Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 124. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Die heutige Folge ist fast sekundengenau formatfüllend geraten. Es bleibt mir gerade noch Zeit, umschweiflos Oliver Hartlieb als Sendungsgast zu begrüßen. Die Symbolisten. Die Schule der Décadence oder Symbolisten entstand in den 80er Jahren in Frankreich. Ihr Begründer und Führer war Mallarmé, der in ihr dieselbe Rolle spielte wie Le Comte de Lille für die Parnassienne. Seine Lyrik ist streng esoterisch, radikal artistisch, zum Teil gewollt rätselhaft und eine Art absolute Poesie, in der die Worte und ihre Arrangements Eigenwert haben, unabhängig von Sinn und Zusammenhang, Deskription und Logik. Der Baudelaire der Gruppe war Paul Verlaine. Auch er in tragische Liebeshändel verstrickt, aber dem griechischen Eros opfernd, zwischen Nachtcafé und Spital, das Leben des Kunstingenieurs schleppend, dass er in der Realität gar nicht lustig ist. Er war der Erste, der für die dämmerigen Zwischenreiche der Seele das malende Wort gefunden hat, der Meister des Mezzo Tinto. Eine der charakteristischen Besonderheiten der Symbolisten war ihre literarische Verwertung der Synästhesien oder Sinnesvermischungen. Des Hörens von Farben, Sehen von Tönen, Schmecken von Gerüchen. Sie wurden mit Spott überschüttet, wobei man vergaß, dass sie nur konsequent ausgestalteten, was längst sowohl in der Kunst wie in der Wissenschaft anerkannt war, denn immer schon hatte man von Farbtönen, Klangfarben und dergleichen gesprochen und seit Jahrzehnten hatte die Experimentalpsychologie beobachtet, dass wir niemals eine einzelne Art von Sinneseindruck aufnehmen, sondern immer mehrere miteinander, durcheinander, gegeneinander. Es handelt sich hier um ein einfaches Ergebnis des Impressionismus, ein Zurückgehen auf die wirkliche Impression. Wir sehen, hören, tasten, riechen, schmecken niemals getrennt, sondern stets gleichzeitig. Was wir allein berechtigt sind, eine reale Empfindung zu nennen, ist ein unentwirrbares Gemenge der verschiedenen Qualitäten von Sinnesreizungen, dem noch die für gewöhnlich nicht bewussten Gemeingefühle, der Lage, der Temperatur, des Befindens ihre besondere Färbung geben. Die Ausschließlichkeit einer bestimmten Art Sinn, zum Beispiel des Gehörs, ist pathologisch und gehört unter die Hemmungserscheinungen. Ja, zwei Sinne, der Geruch und der Geschmack, sind nicht einmal anatomisch voneinander zu trennen, denn der Nervus trigeminus mündet sowohl in die Zunge wie in die Nasenschleimhaut und vermittelt beide Empfindungen. Wir sprechen daher von Veilchengeschmack, Rosengeschmack, bitteren, süßen, sauren Gerüchen. Wenn wir sagen, etwas schmecke stechend oder beißen, spielen wieder Tastempfindungen eine Rolle. Dass auch der Gesichtssinn in Betracht kommt, weiß jeder Konditor. Dass der Temperatursinn beteiligt ist, können wir an lauwarmem Rheinwein und eisgekühltem Burgunder konstatieren. Es sind also in dieser so einfachen Empfindung, die wir Geschmack nennen, nahezu alle Sinnesreize beisammen. Die neue Form, die die Symbolisten schufen, war das Poème en prose, l'huile essentielle de l'art, wie es Huysmans nannte. Das Meer der Prosa, zusammengetränkt in einen Tropfen Poesie. Dieser hatte bereits 1884 den klassischen Roman der Décadence in Rebours geliefert. Die Erzählung, eigentlich bloß ein fortlaufender, autoanalytischer Monolog des Helden, hat zum ausschließlichen Objekt das Extra- und Kontrareguläre in jederlei Sinn. Das Disharmonische, Morbide, Amoralische, Asoziale, Perverse bis zum Irrsinn und Verbrechen. Auch in der Sprache und Komposition, die amorph, asyndetisch, psychopathisch ist. In dem Herzog Jean Florillac des Anciens ist ein Archetyp geschaffen, wie im Esprit romanesque, es ist René nach 80 Jahren. Das Theater der vierten Dimension. Einen ganz anderen Charakter hat der belgische Symbolismus. Sein erstes Werk war ein erschütterndes kleines Drama, Le Flaireur von Charles van Lamberg, der das Herannahen des Todes schildert. Es hat ganz offenbar als Vorbild für Maeterlincks L'Intruse gedient, dessen erste Dichtung, Prinzesse Marlène, Octave Mirabeau 1890 im Figaro mit den Worten ankündigte, sie sei die weitaus genialste, weitaus absonderlichste und weitaus naivste Schöpfung dieser Zeit, vergleichbar, ja überlegen dem Schönsten, was im Shakespeare zu finden ist, ein anbetungswürdiges, reines, ewiges Meisterwerk, wie es die edelsten Künstler in den Stunden der Begeisterung sich bisweilen erträumt haben. Und das war nicht zu viel gesagt. Maeterlincks Gestalten schweben in einem imaginären Raum oder vielmehr in gar keinem Raum, da sie nicht körperlich, sondern als gleitende Schatten gesehen sind. Man wäre infolgedessen versucht, ihn in die Gruppe der zweidimensionalen Dichter einzureihen, von denen an anderer Stelle gesprochen wurde, wenn er sich nicht von ihnen durch etwas sehr Wesentliches unterschiede, das seine Theaterkunst zu einem Unikum in der Weltliteratur macht. Während es sich nämlich bei jenen um einen Defekt, sozusagen um einen organischen Fehler ihrer dramatischen Konstitution handelte, vermeidet Maeterlinck ganz bewusst und mit voller künstlerischer Absicht die dritte Dimension und erreicht damit etwas ganz Seltsames und Unerhörtes. Es gelingt ihm, die vierte Dimension auf die Bühne zu bringen. Das große Publikum besitzt, worauf schon bei Shaw hingewiesen wurde, eine sehr ausgeprägte Neigung, jede neue geistige Erscheinung sofort zu etikettieren, mit einem einmaligen handlichen Spitznamen zu versehen und glaubt damit der strapaziösen und verantwortungsvollen Verpflichtung, sich jenes neues Phänomen nun auch wirklich seelisch einzuverleiben, ein für allemal enthoben zu sein. Dieser ebenso eingewurzelte wie verderbliche Hang der Menge, die man vielleicht den Willen zur Chiffre nennen könnte, hat auch an Maeterlinck seine verflachende und irreführende Wirkung erprobt. Man griff ein Wort auf, das er selbst einmal zu Hör für sich gesprochen hatte und nannte ihn fortan «une Shakespeare pour Marionette». Also ein Dichter, der sich zwar der Fülle, Buntheit und Bewegtheit des Lebens nicht gänzlich verschließt, sie aber künstlich auf die Primitivität eines steifen und mechanischen Gliederpuppentheaters herunterstilisiert. Dieser Generalnenner, den Maeterlinck nun schon länger als ein Menschenalter mit sich herumträgt, ist jedoch nicht nur einseitig wie alle Schlagworte, sondern beruht überhaupt von vornherein auf einem großen Missverständnis. Denn es verhielt sich keineswegs so, dass der Dichter sich aus irgendeiner artistischen Laune entschlossen hatte, die kindliche und veraltete Form des Puppentheaters wieder zum Leben zu erwecken, was bestenfalls eine liebenswürdige und geistreiche Spielerei gewesen wäre, sondern er hatte erkannt, dass das Leben ein Puppendrama und die Marionette das tiefste und erschütterndste Symbol unserer Existenz ist. Treten wir nämlich nur ein wenig zurück, so bemerken wir, dass der Glaube, wir selbst seien die Urheber unserer körperlichen und seelischen Gesten, auf einer optischen Täuschung beruht. Eine erhabene geheime Kraft, die unser ganzes Dasein in allen seinen großen und kleinen Bewegungen lenkt, wir könnten sie den unsichtbaren Dichter unseres Lebens nennen, wirkt sich auf dieser unserer Erdenbühne aus und unter einem solchen Aspekt beginnt sich alles sogleich viel unpathetischer und persönlicher zu vollziehen. Blickt man von einem hohen Berge auf die Städte und Felder, die ziehenden Herden, die Bäume im Winde, die fahrenden, reitenden, rennenden Menschen in ihrer lautlosen Geschäftigkeit, so wird man allemal sogleich den befremdeten Eindruck des Mechanischen haben. Und ganz ebenso ergeht es uns, wenn wir zum Leben eine genügend seelische Distanz nehmen. Aber, so könnte man nun wohl einwenden, hat Maeterlinck durch diese Art, unser Schicksal zu sehen, die Seele nicht gleichsam aus der Welt exkommuniziert? Und uns damit vielleicht reicher an Erkenntnis, aber unvergleichlich ärmer an Vitalität gemacht. Dann wäre er selbst, wenn sich die Wahrheit auf seiner Seite befindet, kein Wohltäter der Menschheit. Aber so verhält es sich keineswegs. Weit entfernt davon, die Seele von ihrem Thron zu stoßen, hatte sie erst eigentlich entdeckt und in ihre wirklichen souveränen Rechte eingesetzt. Denn anstatt uns wie bisher auf die ohnmächtigen Flügelschläge unserer Einzelseelen zu verlassen, vermögen wir nunmehr die Weltseele in ihrem majestätischen, zeitlosen Wirken zu erkennen und auf Kosten jener kleinlichen, unsicheren und von Anfang an verdächtigen Empfindung, die wir Selbstgefühl nennen, haben wir das Allgefühl gewonnen, das uns nie enttäuschen wird, denn es ist größer als wir, nie verwirren wird, denn es ist die mit sich selbst einige Klarheit, nie verleugnen wird, denn es hat uns geboren und nie verlassen wird, denn es wird uns überleben und mit der Unsterblichkeit verknüpfen. Wer sind wir? Wozu sind wir? Steuern wir auf etwas Gewisses? Ruhen wir auf etwas Gewissem? Ist überhaupt irgendetwas gewiss? Diese und ähnliche bedrückenden Fragen klagen und jammern aus den kleinen Dramen Metterlings, wiederholen sich immer wieder in unzähligen Variationen, aber immer gleich geheimnisvoll, gleich schreckhaft, gleich antwortslos. Nur eine große Ahnung lässt diese dahindämmernden Seelen in schmerzvollem Schauern erbeben. Es wird etwas Entsetzliches geschehen, etwas Grauenvolles, Unsagbares, Unfassbares, ein Unglück, das nie wieder gut zu machen sein wird. Gegen dieses Unglück kann man nicht ankämpfen. Es kommt immer. Es ist unbesieglich. Sich wehren, um sich schlagen, sich wappnen, vorausberechnen, nützt nichts. Das Leben kommt und nimmt uns mit. Der Angst vor dem Leben, die jeder Kreatur quälend durchdringt, hat Metterling eine eindringlichere, erschütternde Gestalt gegeben, als es je bisher ein Dichter vermocht hat. Es gibt bei seinen Wesen überhaupt nur zwei Verhaltungsweisen zum Leben. Entweder stets erstaunt sein oder niemals erstaunt sein. Zur ersten Gruppe gehören die Frauen, die Mädchen, die Kinder, alle mit dem Gefühl lebenden Geschöpfe. Sie befinden sich gegenüber allen Bewegungen des Daseins, den ungeheuersten wie den geringfügigsten, ja der einfachen Tatsache des Lebens selbst in einem immerwährenden, maßlosen Verwunderung. Sie haben zu empfindliche Organe für die Brutalität, die Sinnlosigkeit, die Perversität der animalischen Existenz. Weil sie immer vor etwas fliehen, einem Verhängnis entgegendenken, entgegenzittern müssen, gelangen sie zu keiner Handlung. Sie kommen nie zum Leben, aus Furcht, ihm bei seiner ersten Berührung zu erliegen. Sie haben es mit allen seinen Schrecken schon im Instinkt, in der Fantasie, in den Nerven, in der Divination antizipiert und so wandeln sie dahin gleich hilflosen Materialisationen eines mächtigen Geistesbeschwörers, als Unterpfänder einer höheren Existenz, die aber bloß zu erscheinen vermögen und nicht imstande sind, sich mit der Welt in fruchtbarem Verkehr zu setzen. Sie können nicht verstehen, sie wollen nicht verstehen, weil sie das Unfassbare des Irdischen erkannt haben. Man muss, man müsste, das sind die äußersten Vibrationen, die der herannahenden Gewalt des Schicksals in diesen merkwürdig hellen und dumpfen Triebwesen auszulösen vermag. Überall lauern die Härten, die unvermittelten Übergänge, die Komplikationen, denen keines von ihnen gewachsen ist. Die andere Gruppe dagegen, die niemals erstaunten, die Weisen, die Greise, die alten Ammen und Mütter, die Heiligen, Könige und Bettler, wissen wiederum zu viel. Und da sie gleich den Engeln der Kabbala mit tausend Augen bedeckt alles sehen, alle vielfältigen Verknotungen und Verschränkungen des Schicksals gelangen aus sie zu keiner Tat. Vor lauter Beziehungen haben sie keine einzige Feste mehr. Das telepathische Drama. Im ersten Buch wurde gesagt, die Bilder, die die flämischen Ahnen Metterlings im 14. und 15. Jahrhundert geschaffen haben, seien gemalte Mystik gewesen. Von ihm könnte man sagen, er habe jene Gemälde dramatisiert. Seine Menschen, auch wenn er sie in unsere Tage versetzt, wirken wie Gestalten aus einer grauen Vergangenheit oder wie Geschöpfe der Zukunft, niemals wie Wesen der Gegenwart. Er wirft ein magisches Licht über sie, dessen Erzeugung offenbar sein Geheimnis ist, und plötzlich sind sie aller sinnlich deutbaren Körperlichkeit, aller profanen Realität entkleidet. Anatole France hat einmal über Ville de Lille Adam gesagt, er ginge durch die Welt wie ein Schlafwandler. Von dem, was wir alle sehen, sah er nichts, aber was unseren Augen verschlossen ist, sah er. So verhält es sich auch mit den Figuren Maeterlincks. Das wirkliche Leben, das tägliche, gewöhnliche, praktische des Augenscheins und der normalen Sinne sehen sie nicht. Ihm gegenüber sind sie verschüchtert oder ohnmächtig, ratlos und stumm wie Kinder und fast wie Schwachsinnige, aber während sie so in der groben Realität blind herumtappen, öffnet sich einem geheimnisvollen inneren Sinn, den nur sie besitzen, eine andere Welt, ebenso real wie diese, ja viel realer, die Welt der Ahnung und Träume, der Fernwirkungen und Fernwitterungen, in der alle Geister und Seelen sich als ein ungeteiltes Ganzes, eine Einheit und Harmonie fühlen und in der es daher keine Missgriffe, keine Unsicherheiten, keine Kämpfe gibt. Auch sie sind Flaireurs, Flaireurs des Unfassbaren und Unsichtbaren, in dem das wahre Geheimnis unseres Wesens beschlossen liegt. Aber wir sagen Geheimnis und wollen, wie dies zu allen Zeiten der Fall war, damit nichts Endgültiges, Unlösbares und Unentzifferbares bezeichnen, sondern nur etwas, dem wir sein letztes Wort noch nicht abgerungen haben. Etwas Werdendes, Entstehendes, das im Begriff ist, sich uns zu offenbaren. Es zögert noch. Oder vielleicht sind wir es, die zögern? Es handelt sich mit einem Wort um all jene Energien und Manifestationen, die wir die Okkulten nennen. Es sind zweifellos Naturkräfte wie alle anderen, ebenso gesetzmäßig und unergründlich, ebenso wohltätig und gefährlich, aber uns heute eben noch verborgen. Maeterlinck ist der erste Dramatiker des Okkulten, des Telepathischen, des Seelensinnes. In seinen Vorlesungen über Psychoanalyse sagt Sigmund Freud, die Eigenliebe des Menschen habe bisher drei große Kränkungen von der Wissenschaft erdulden müssen. Die erste, als er durch Kopernikus erfuhr, dass unsere Erde nicht der Mittelpunkt der Welt sei. Die zweite, als Darwin ihn auf die Abstammung aus dem Tierreich und die Unvertilgbarkeit seiner animalischen Natur verwies. Und die dritte und empfindlichste, als die heutige psychologische Forschung dem Ich zeigte, dass es nicht einmal Herr im eigenen Haus sei, sondern auf die kärglichen Nachrichten dessen angewiesen bleibe, was unbewusst im Seelenleben vorgehe. Dies ist in der Tat auch die Erkenntnis, die im Herzen der Dramen Maeterlincks lebt. Dies sagt man und jenes sagt man, aber die Seele geht ihren eigenen Weg. Aber Freud, dessen Ingenium die bloße Erforschung des Irdischen gewählt hat, ohne dem Göttlichen einen Blick zu schenken, übersieht oder verschweigt den ungeheuren moralischen Zuwachs, der uns durch eben diese Erkenntnis geworden ist. Dass nämlich das, was die Psychoanalyse mit einem kalten, abweisenden und fast verächtlichen Wort Unterbewusstsein nennt, nichts ist als das Bewusstsein eines uns unendlich überlegenen und daher unverständlichen Geistes und dass wir noch niemals so groß waren wie jetzt, wo wir nach dem Fall der letzten Bollwerke unseres selbstherrlichen Ich uns in inniger und unzerstörbarer Kryptogamie mit dem Weltgeist erkannt haben. Alle Mittel, durch die bisher der Dramatiker seinen stärksten Ausdruck und seine fesselndste Wirkung erzielt hat, Deutlichkeit und Schärfe, Wucht und Schlagkraft, Reichtum an Handlungen und Geschehnissen, lebhaft vorwärtsdrängende Entwicklung, individuelle und bunte Charakteristik, all diese Mittel sind Maeterlinck fremd. Seine Gestalten wandeln unter dem Nebelschleier eines tiefen Mysteriums und ihre Schicksale sind nichts weniger als eindeutig. Ja, überhaupt kaum zu deuten. Kein Charakter wächst aus der dramatischen, fruchtbaren Sphäre des Willens hervor. Niemand will, niemand handelt, auch äußerlich geschieht wenig von Belang. Es sind lauter schmale Figuren von einer ungemein sparsamen Zeichnung, die wie irre oder berauschte, eigensinnig immer dieselben Sätze wiederholen, dabei ganz homogen charakterisiert, alle haben für dieselbe Empfindung denselben Ausdruck und für denselben Eindruck dieselbe Empfindung. Hier sind Schattenspiele in einem mehr als äußerlichen Sinn. Denn was der Dichter zeigt, sind nur die Schatten, die von ungeborenen, nie zu gebärdenden Taten in der Seele des Menschen vorausgeworfen werden. Ibsen beschwört die Schatten der Vergangenheit. Maeterlinck macht es umgekehrt und eigentlich ist es dasselbe. Beide lassen nur ein reales gelten, die Seele. Vergangenheit und Zukunft sind bloße Projektionsphänomene, Spiegelungen des Ewigen, das immer da ist. Dies ist entweder keine Handlung oder die tiefste Handlung. Entweder ganz undramatisch oder höchste Spannung, wie im Kreise der Atome eines scheinbar ruhenden Körpers oder im Gleichgewicht der einförmig dahinwandelnden Gestirne. Ein Theater ohne Theatralik. Ein Theater des Schweigens, des Aufhorchens und der Passivität, die die Weltharmonie in sich einströmen lässt. Die Spannung dieser Dramen ist nicht die brutal materielle, wie wir sie gewöhnt sind, sondern die latente und darum viel aufregendere, wie sie in einer geladenen galvanischen Batterie besteht. Maeterlinck hat sich hierüber selbst in einer wunderschönen Betrachtung geäußert. Blüht unsere Seele nur in Gewitternächten auf? Es liegt mir nahe zu glauben, dass ein Greis, der im Lehnstuhl sitzt und beim schlichten Lampenschein verharrt, der, ohne sie zu begreifen, all die ewigen Gesetze belauscht, die rings um sein Haus walten, in Wahrheit ein tieferes, menschlicheres und allgemeineres Leben lebt, als der Liebhaber, der seine Geliebte erdrosselt, der Führer, der einen Sieg erringt. Shakespeare könnte heute kein einziges seiner Stücke mehr schreiben. Er müsste sich sagen, dass Othello die Desdemona nicht töten wird, wenn er nicht gerade betrunken ist, sondern dass er etwas anderes tun oder reden wird. Irgendetwas scheinbar Unbedeutendes und Nebensächliches, etwas, das sich schwer vorausberechnen lässt, das aber vielleicht tiefer treffen wird als ein Dolch. Bei einem Othello der Shakespeare-Zeit lag die Gleichung klar und deutlich vor Augen. Er wird sie töten. Was sollte er denn sonst tun, wenn er nicht gerade betrunken ist? Die Menschen waren eben damals viel übersichtlicher, einfacher, schematischer. Ein genialer und kenntnisreicher Seelenforscher konnte mit ihnen ebenso Astronomie treiben wie Galilei mit seinen Sternen. Man musste nur die Gesetze der Epizyklen kennen, die sich beschreiben würde. Und Shakespeare selbst hat bereits im Hamlet wie in einem Gleichnis das Schicksal der dramatischen Kunst gezeichnet. Sie geht umher, gequält und verfolgt von nächtlichen Gesichten, angetrieben zu weit ausladenden, geräuschvollen Handlungen, zu Mord und Totschlag, Kampf und Tat. Und indem sie den Sinn und Wert aller dieser Lebensäußerung prüft, erkennt sie, sie haben keine innere Existenzberechtigung, sind nichts als Konzessionen dem Milieu gemacht, worin wir leben, nämlich dem großen Irrenhaus von Unweisheit und Ungüte, das man Menschheit nennt. Und wie Hamlet in solchen Reflexionen sich selbst zersetzt und lebensunfähig macht, gelangt im langsamen Prozess der Selbstbespiegelung die dramatische Kunst ihrer Selbstauflösung. Ich sehe hierbei ab von dem lärmenden Zwischenspiel einer Theaterkunst, die sich futuristisch nennt, obgleich sie ganz und gar der Vergangenheit angehört und nur ein letzter Krampf und verzweifelter Versuch ist, künstlerischen Ausdruck mit Mitteln zu finden, die historisch geworden sind. Es kommt aber nicht auf Aktivismus an, auf sich bemühen, auf Velitäten, sondern auf Stille halten, damit das Neue in uns wirken kann. Dieses Neue ist die Seele. Die Seele war natürlich immer da, wie ja auch Mund und Kehle schon längst da waren, ehe der Mensch sie zur Rede gebrauchte. Aber erst heute schickt sie sich an zu sprechen. Maeterlinck ist nicht, wie fast alle seiner Zeitgenossen, ein Ende, sondern ein erster Anfang, von dem ein neues, unreifes und noch völlig im Unsicheren tasteten Menschentum seinen Ausgang nimmt. Er ist keine Mündung, sondern eine Quelle. Es gibt keinen lebenden Denker, in dem jene eigenartige Coincidentia oppositorum aus höchstem Zweifel und höchster Gewissheit, die immer die Introduktion eines neuen Abschnittes der Geistesgeschichte bildet, einen so intensiv konzentrierten, so innerlich erlebten und so ergreifend dramatischen Ausdruck gefunden hat, wie in Maeterlinck. Lieber Oliver, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ja, ich habe natürlich drüber nachgedacht, weil die Frage immer kommt. Und mir ist aufgefallen, mein erstes persönliches Erlebnis mit Friedell war ein völlig unschuldiges und völlig unwissendes. Wir haben nämlich in der Schule, also ich komme aus Deutschland, da wird es die 9. oder 10. Klasse gewesen sein. Das ist bei euch, glaube ich, die 5. hier in Österreich. Haben wir aufgeführt Goethe im Examen. Und damals wusste ich natürlich weder, dass das von Friedell ist, noch wer Friedell war. Aber da musste ich jetzt dran denken und das hat mir schon ganz gut gefallen. Also für, ich weiß nicht, kann ich ja mal kurz erzählen, also dass die Geschichte, dass ein Kandidat zu einer Prüfung soll und er wird über Goethe geprüft und Goethe vertritt ihn dann, weil er natürlich glaubt, er kann alles und er weiß alles, aber er fällt, glaube ich, durch. Und es gibt dann so skurrile Antworten von ihm auf die Frage, warum er denn nach seiner Italienreise den Tasso geschrieben hätte. Da sagt der Goethe, na, der war schon bezahlt. Also das deutsche Fachwissen, also da nimmt er eben auch, also was er ja auch ein bisschen in der Kulturgeschichte teilweise macht, sind sehr eigene und vielleicht auch unkonventionelle Herangehensweisen, also weg von diesem völligen Fach und Fachwissen oder von dem Gegebenen, wie es zu sein hat. Und das ist auch in diesem Stück, dass er einfach zeigt, so wie wir alle glauben oder wie die Lehrmeinung es denn vertritt, ist es gar nicht. Also das war zumindest mal meine erste Begegnung mit Friedel. Und später war es auch wieder, denke ich, ein Umweg. Also ich habe irgendwann in den 80er Jahren ist erschienen, in einer Koproduktion zwischen dem Löcker Verlag Wien und dem S. Fischer Verlag in Frankfurt, der Anfang einer Peter Altenberg-Ausgabe, die leider nie fertig wurde. Und das war für mich, in Deutschland liegt es ja nicht ganz so auf der Straße, so der Anfang, mich mit Kaffeehausliteratur oder mit Wien zu beschäftigen. Und damals habe ich Kuh gelesen und Polga gelesen und eben auch kleinere Sachen von Friedel. Und die Kulturgeschichte der Neuzeit, also ich gebe es ehrlich zu, die steht seit ganz vielen Jahren bei mir im Regal in dieser wunderschönen gebundenen Ausgabe von Beck und man blättert dann da drin und liest ein bisschen rein, aber wirklich ganz gelesen habe ich sie nicht. Und als ich nach Wien kam vor 10 Jahren, war das dann einfach so, also ich wusste dann, ich habe immer vor Augen gehabt, immer dieses Friedel-Bild, ich glaube, das ist auch auf irgendeiner Biografie von ihm drauf, wo er so nach vorne gebeugt da sitzt mit seiner Zigarre, dieser etwas korpulente Mensch. Und ich wusste auch recht früh von seinem tragischen Selbstmord, als die Nazis in Wien einmarschiert sind, ist er aus dem Fenster gesprungen, ja. Und als ich nach Wien gezogen bin, was ich nicht wusste, ist, dass das um die Ecke von meiner jetzigen immer noch Wohnung ist. Und eines Tages stand ich dann einfach vor diesem Schild, wo drauf steht: In diesem Haus lebte von 1900 bis 1938 der österreichische Schriftsteller und Kulturhistoriker Friedel. Hier sprang er am 16.03.1938 aus dem Fenster vor der Ergreifung der SA in den Tod. Und das war ein kleines bisschen ein Schock, weil auch wenn man das weiß, wenn man auf einmal da steht, also genau wahrscheinlich auf der Stelle, wo er dann auch gelandet ist. Und also ich bin ja nun kein Wissenschaftler, sondern Buchhändler und man muss so viel lesen und vieles verknüpft sich dann so. Also Friedel ist immer wieder aufgetaucht, ohne dass ich mich selber wirklich mit ihm beschäftigt habe. Und in skurrilen Zusammenhängen, also was ich nicht wusste, ich habe es jetzt in der Vorbereitung auf heute eben auch nachgeschaut, dass Friedel ein unglaublicher Hamsun-Fan war und dass er sogar, glaube ich, die norwegische Ausgabe der Kulturgeschichte ihm gewidmet hat. Und der hat, steht in einem Buch, was der Sohn über seinen Vater, also über Hamsun geschrieben hat, er war völlig entsetzt, obwohl er ja ein Nazi war, oder was heißt ein Nazi, ich glaube, ist schwierig, müssen wir heute nicht drüber diskutieren, aber eine sehr große Nähe zum deutschen Staat in den 30er Jahren hatte und ja auch mit den norwegischen Faschisten zumindest mal paktiert hat, der war völlig entsetzt, als er gehört hat, dass Friedel sich umgebracht hat und hat gesagt, wäre doch zu mir gekommen. Also das sind so Sachen, die man so gar nicht so denkt. Thomas Mann, der nur an 2 Stellen in der Kulturgeschichte Erwähnung findet, und zwar im Zusammenhang irgendwie mit einem anderen Menschen, den ich überhaupt gar nicht kenne, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß es jetzt nicht. Zumindest hat Egon Friedel sehr früh, 1919 im März, das war ganz kurz nach dem Erscheinen, eine große Besprechung in den Neuen Wiener Nachrichten, hieß die Zeitung, glaube ich, über die Betrachtung eines Unpolitischen geschrieben, die wiederum auch Erwähnung findet bei Thomas Mann im Tagebuch. Und also ich komme so drauf, weil ich mich gerade ein bisschen mit Thomas Mann beschäftige und Thomas Mann wiederum auch die Kulturgeschichte im Tagebuch erwähnt, im Zusammenhang mit seiner Arbeit am dritten und letzten Band von seinem Josef-Roman. Und dann habe ich auch noch nachgeschaut, man guckt dann ja immer, was so die eigenen Lieblinge im Werk eines anderen machen. Es gibt ein wunderschönes Zitat über, also er schreibt nicht über Stifter Friedel, also der kommt in der Kulturgeschichte nur ein einziges Mal drin vor, und zwar im Zusammenhang mit Hebbel, über den schreibt er mehreres. Und Hebbel gilt ihm so ein bisschen, also Friedel, als Antipoet. Und mein Verhältnis wiederum zum Hebbel ist einfach dadurch geprägt, dass ich ihn nicht mag, weil er über Stifter geschrieben hat oder über den Nachsommer von Stifter geschrieben hat, dass das eh keiner lesen würde. Und wenn es jemand freiwillig täte, dann würde er die Krone von Polen verliehen kriegen. Und dann schreibt Friedel: Dieses Unverständnis ist sehr verständlich. Stifter besaß alles, was Hebbel versagt war. Musik, den Pinsel für Voleurs, Naturverbundenheit, Glauben, Harmonie, heitere Andacht vor dem Kleinen. Und dieses Abwatschen von Hebbel war mir dann auch sehr sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Ja, und sonst ist die Kulturgeschichte, ich finde, ein großer Spaß, weil ich habe mal eine vorigen Sendung angehört, und da hat einer, der Philosoph, ich weiß jetzt nicht seinen Namen, der so ein bisschen diese unwissenschaftliche Herangehensweise von Friedel eigentlich eher sich moniert, und dass nicht Zitate nicht nachgewiesen werden und eben manches ihm auch nicht so ganz klar und mit beiden Füßen auf der Erde stehend vorkam, glaube ich. Aber gerade das finde ich mit meiner buchhändlerischen Halbbildung auch das Spannende. Man kann, wie Friedel in diesem wahnsinnigen Buch zeigt, einfach, man kann manches auch einfach behaupten, und es ist dann nicht so wichtig, ob es tatsächlich allen Prüfungen standhält. Wenn man das in dieser Sprache tut, wie es er macht, es ist einfach wunderbar. Noch eine Verbindung würde mir einfallen. Du führst, wie du schon gesagt hast, gemeinsam mit deiner Gattin Petra eine Buchhandlung, die ebenfalls, so wie deine Wohnung, nicht weit von Friedels Wohnort entfernt ist und zu Friedels Lebzeiten schon existierte. Also möglicherweise hat er sich dort mit Mäterling eingedeckt. Das könnte durchaus sein, wobei diese Buchhandlung, die wir jetzt haben oder so wie wir sie führen, durchaus auch eine, also es ist eine Stadtteilbuchhandlung, aber mit einem ja doch großen literarischen Anspruch, sage ich einfach mal so ein bisschen eingebildet. Aber es war ganz lange Zeit eine Wirtschaftsbuchhandlung. Aber tatsächlich, also diese Buchhandlung oder an diesem Ort ist seit 1889, glaube ich, eine Buchhandlung gewesen. Also wenn er denn im 18. eingekauft hat, dann kann das gut sein, dass er in den Räumlichkeiten, wo wir heute auch noch Bücher verkaufen, er selbst auch Bücher gekauft hat. Ich schätze aber, Friedel war wahrscheinlich eher ein erster Bezirkmensch, was sein Leben anging. Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich gab es damals bestimmt legendärere Buchhandlungen in Wien, wo man als Künstler verkehrt hat. Nur andererseits war er schon ein Mensch, der seine Wohnung als seinen Lebensmittelpunkt gesehen hat. Er hat zum Beispiel jeden Tag schon im Voraus entschieden, ob er an diesem Tag aus dem Haus gehen wird oder nicht. Das ist sehr sympathisch. Und er hat auch sehr lange in dieser Wohnung gelebt. Also das fand ich sehr spannend. Also er ist da irgendwann eingezogen als sehr junger Mensch, ich glaube 1902 oder 19. Hat wirklich lange an einem Platz gelebt, was ja, wenn man so andere Wiener Schriftstellerbiografien, also wenn ich jetzt nur an Heimito von Doderer denke, so ein anderer Held von mir, der ist andauernd umgezogen. Und mein Friedel hatte, glaube ich, auch, wenn ich mich recht entsinne, das Glück, dass er zumindest eine Zeit lang recht sorgenlos leben konnte. Das heißt, der musste aus finanziellen Gründen nicht andauernd umziehen, sondern hatte diese Wohnung und konnte da bleiben. Ja, er hat sein Vermögen meines Wissens im Ersten Weltkrieg verloren, vermutlich aufs falsche Pferd gesetzt, wie so viele damals. und war dann nicht arm, das nicht. Also er konnte sich die Wohnung weiterhin leisten und er konnte sich auch seine Haushälterin weiterhin leisten, aber er musste doch sehr viel schreiben dafür. Entspannt hat sich die Lage dann erst wieder, als Max Reinhardt ihn engagiert hat als Schauspieler. Und das hat ihm auch die Atemluft gegeben, um diese Kulturgeschichte der Neuzeit zu beginnen. Da hat er ja sehr lange dran geschrieben, glaube ich wenigstens so 9 Jahre oder 10 Jahre. Ja, vor allem hat er alte Texte recycelt. Ah ja, aber das tut ja, glaube ich, jeder. Nicht in diesem Ausmaß. Aber ich denke, er hat auch während der Zeit, also das war ja sozusagen die zweite Hälfte der 20er Jahre, als er an der Kulturgeschichte geschrieben hat, auch noch geschauspielt, oder war das war ja eigentlich immer auch nebenher ein Teil seines Lebens, denke ich. Ja, ja, absolut. Ab der Kulturgeschichte der Neuzeit war er dann ein Bestseller-Autor. Und ich glaube auch damals schon zumindest der zweite und der dritte Band bei Beck, also die haben bis vor ein paar Jahren ganz gut damit verdient. Inzwischen gibt es ja auch andere Verlage, wo Friedell-Texte erschienen sind. Inzwischen ist er gemeinfrei. Man kann ihn sich auch auf ein E-Book runterladen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie was fürs E-Book sprechen will, aber da findet man dann eben so Stellen wie diese Stifterstelle, die ich vorher zitiert habe. Also das ist schon ein großer Spaß, wenn man neben dem gedruckten Buch, was unersetzbar ist, einfach mal nachschauen kann. Ein Autor suchen, über Haben suchen gibt es auch 5 Stellen, habe ich festgestellt. Also er wird auch mehrmals erwähnt. Was sich zu den dunklen Stellen in Friedells Gedankengebäude zählen würde. Weil? Weil es eben diese Nähe zum Gedankengebäude des Nationalsozialismus gibt. Es ist diese Heldenverehrung. Ja, wobei, ich habe sie jetzt nicht wirklich parat, aber Friedell zitiert oder nimmt ja, wenn er auf Hamsun zu sprechen kommt, geht es ihm ja, glaube ich, in erster Linie schon auch um den Stilisten Hamsun. Nein, um das jetzt, also Friedell selber persönlich hatte keine Nähe zum Nationalsozialismus, nein. Nicht im Mindesten. Aber es gibt einige Denker, die Friedell toll fand und die da sehr wohl als Wegbereiter gelten können. Da zählt der Hamsun dazu, da zählt aber auch Thomas Carlyle dazu. Ja, ich meine auch, wenn man es genau nimmt, also diese Besprechung von ihm, der Betrachtungen von Thomas Mann. Also das ist ja auch kein Werk, was jetzt in die demokratische Phase von Thomas Mann fällt, sondern ist ganz klar, also einmal natürlich gegen Heinrich, also gegen seinen Bruder gerichtet als den Zivilisationsliteraten und war natürlich ein sehr deutsches, also ich möchte jetzt nicht sagen völkisches, aber doch in eine sehr nationale, um nicht zu sagen sozialistische Ecke geht. Auch da schreibt dann Friedell ja gar nicht so sehr was über den Inhalt oder also zumindest in der Kulturgeschichte über den Inhalt der Betrachtungen, sondern er erwähnt ihn, als er über Nietzsches Stil schreibt und schreibt dann, jeder nach Nietzsche geborene Schriftsteller steht ganz unentrinnbar unter diesem Einfluss, wofern er überhaupt auf diesen Titel Anspruch erheben will. Thomas Mann selbst, einer der begnadesten und reifsten Schüler dieser Prosa, hat dies in den Betrachtungen seiner Unpolitischen bewiesen. Und Thomas Mann war auch ein großer Fan Spenglers zu dieser Zeit. Also auch das war ein Buch, was er geradezu, zumindest den ersten Teil, sehr hymnisch lobt. Aber er hat sich zumindest geändert. Du hast gesagt, dein Einstieg in Wien war eigentlich das Interesse für die Kaffeehausliteraten, wobei das natürlich ein bisschen ein umstrittener Begriff ist. Friedell würde sich als Kaffeehausliterat sicher nicht gesehen haben. Was ist das Besondere an dieser Szene gewesen? Das ist wahrscheinlich so, wie du es sagst, aber wenn man Altenberg nimmt und wenn man Polga nimmt und Sachen von Kuh, diese sehr kurzen Geschichten, also ich bin natürlich auch so sozialisiert, dass man eigentlich Romane liest, also vielleicht liest man mal eine längere Erzählung, aber diese ganz kleinen, feinen, ja, also mein Zugang war eben Altenberg, diese Kleinigkeiten einfach, das hat mich schon sehr begeistert. Also ohne großen Überbau, diese Sachen einfach aus dem Alltäglichen genommen. Altenberg war für Friedel eine ausgesprochen wichtige Person. Eines seiner frühen Hauptwerke, könnte man so sagen. Ecce Poeta ist Altenberg nun ja nicht gewidmet, aber es geht eigentlich von Altenberg aus. Ich kenne das Buch leider nicht, habe aber gelesen über dieses Buch, dass das ja eine Auftragsarbeit war, glaube ich, des Fischer Verlages, wenn ich mich recht entsinne, und dass der Verleger dann sehr enttäuscht war, weil er sich eigentlich was Kurzweiliges von Herrn Friedel erwartet hatte und dann ein sehr inhaltsschweres Buch über Altenberg gekriegt hat. Und es gibt auch, ich glaube, auch das wird irgendwie in den Tagebüchern Thomas Manns wieder erwähnt, weil er da auch einen Artikel drin geschrieben hat. Es gab auch so ein Gedächtnisbuch oder irgendwie sowas von Friedel über Altenberg. Altenberg ist in den letzten Jahren in Verruf geraten aufgrund seiner Vorliebe für junge Mädchen. Das kann man ja auch aus einigen seiner Texten lesen. Ich bin nun nicht der Meinung, dass man das irgendwie kleinreden soll, kleinreden kann. Es ist sicherlich ein Teil von Peter Altenberg. Es scheint aber eine gewisse Wiener Tradition zu sein. Also auch Herr Loos könnte man ja als Kinderverzerrer letztendlich bezeichnen. Ich habe mal gelesen, das macht es ganz sicherlich nicht besser. Ich fand es sehr erschütternd, aber dass um 1890 das Durchschnittsalter einer Wiener Prostituierten 13 oder 14 war. Also das sieht aus heutiger Sicht, wie gesagt, es ist nicht zu entschulden. Es ist, manche Texte strotzen geradezu von Pädophilie, also wenn er diese kleinen Mädchen wie Göttinnen erhebt. Aber es hat schon auch einfach, glaube ich, was mit der Zeit zu tun. Und bei Loos gab es, glaube ich, wirklich mal einen Prozess oder es ist ein Prozess niedergeschlagen worden. Wie das bei Altenberg, ob das ein reiner Verbalerotiker war, das kann ich nicht beurteilen. Dazu weiß ich einfach auch zu wenig drüber. So wurde es in der Literaturgeschichte jedenfalls lange Zeit dargestellt. Die Buchhandlung Hartlieb hat sich ganz azyklisch inzwischen vergrößert. Während andere Buchhandlungen schließen, habt ihr eine zweite Filiale eröffnet. Ja, wir haben, Petra sagt, weil ich immer über die Strudelhofstiege zur Arbeit gehen wollte, also wir haben inzwischen eine Filiale in einer sehr doderträchtigen Gegend, in der Porzellangasse, zwei Häuser neben dem fiktiven Wohnsitz von der Hauptfigur der Strudelhofstiege, von Major Melzer sozusagen. Auch das war nicht geplant, sondern auch diese Buchhandlung, die sehr ähnlich ist wie unsere, auch ein Standort, den es seit 100 Jahren als Platz für Bücher gibt. Ein bisschen in den letzten Jahren, ein bisschen vernachlässigt vielleicht, könnte man sagen. Auch diese Buchhandlung hat wie unsere Buchhandlung Regale bis zur Decke und man muss auf Leitern steigen, um an die oberen Regalbretter dran zu kommen. Und das war auch eine ähnlich unüberlegte Tat wie die erste Buchhandlung. Wir haben gedacht, wenn wir das in Währing schaffen, dann könnten wir es vielleicht ja auch am Altergrund schaffen. Wie kann eine Buchhandlung in Zeiten von Amazon noch überleben? Das fragen sich manche. Wir fragen uns das manchmal auch. Also der große Vorteil, den wir sicherlich in Währing haben, ist, dass es ein sehr bürgerlicher Stadtteil ist. Das heißt, eine Klientel, die einfach liest, bei denen Büchern immer noch irgendwie zum, nicht nur zum guten Ton, sondern einfach auch zum Leben gehören. Unser Konzept ist auch das azyklisch. Wir haben Regale bis zur Decke, also unter Ladensbau, psychologischen oder technischen Gründen völliger Wahnsinn. Aber wir haben nur 60 Quadratmeter und haben eben so viele Bücher, als hätten wir 300 Quadratmeter. Wir haben sehr viele Kolleginnen und unser Unterschied oder das, was uns gegenüber Amazon auszeichnet, ist ganz klar die Beratung. Also wir sagen nicht, wenn Sie das gelesen haben, müssen Sie auch das lesen, sondern wir bemühen uns schon individuell um jeden Kunden. Und das ist was, was einfach auch in Zukunft bleiben wird. Also es ist so eine Buchhandlung oder viele Läden, viele kleinere Läden sind ja nicht einfach nur Geschäfte, wo man seinen Konsum befriedigt, sondern sind ja Orte der Kommunikation und Orte, wo was stattfindet. Und ich glaube, dass viele Leute einfach auch zu uns kommen, weil es da nett ist und weil man da, wenn man über Bücher spricht, spricht man ja auch über Geschichten und jeder hat eine andere Beziehung zu Büchern. Und manchmal wäre es auch nett, wenn man eine Therapieausbildung hätte als Buchhändler. Aber das gehört einfach, das ist einfach so ein, ja, es ist das Konzept vom klassischen Einzelhandel, der, glaube ich, einfach auch überleben wird. Und man muss sicherlich mehr tun, man muss immer mehr Bücher verkaufen, weil die ja auch nicht steigen, also der Ladenpreis sich nicht wirklich anpasst. Und auch wir haben einen Webshop und wollen auch jetzt nicht altmodisch sein mit unserer Buchhandlung. Aber die persönliche Beratung, und das ist einfach ein Unterschied, den einfach was Amazon nicht bieten kann. Mit dem Hinscheiden des Schallplattenlabels und Ladens Extra Platte habe es selbst ich zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Zeiten des physischen Tonträgers vorbei sind. Ähnliches tut sich im Bereich der DVD, also beim Film. Hast du Angst, dass das Buch auch verschwinden wird? Zugunsten von E-Book und anderen elektronischen Verbreitungsmöglichkeiten? Also die Angst habe ich in dunklen Nächten und schweren Albträumen natürlich auch. Ich glaube, dass das Buch im Gegensatz, oder andersrum, natürlich verkaufen wir letztendlich auch Geschichten. Und ob die Geschichte jetzt in einem Buch gedruckt ist oder als Datei übermittelt wird, man kann die lesen, wie man will. Und auch wir merken, dass natürlich der Anteil der Kunden, die ihre Bücher lieber elektronisch haben möchten, steigt. Bei der Klientel, die wir bedienen, ist es in erster Linie ein Zusatz. Das heißt, wenn Sie denn in den Urlaub fahren, dann möchten Sie keine 5 Kilo Bücher mitnehmen, sondern lieber einen E-Reader. Viele Leser, die zu Hause tonnenweise Taschenbuchkrimis stehen haben und nie wissen, was sie damit tun wollen. Es ist ja fast schon ein Naturschutzprojekt, wenn die ihre Bücher elektronisch lesen. Ich glaube, dass der Anteil steigen wird an elektronischen Büchern. Der wird drastisch steigen. Aber ich glaube nicht, dass das Buch ersetzt wird, weil das Objektbuch immer noch, bilde ich mir ein, irgendwie ein Wert als solches hat. In 10 Jahren werde ich vielleicht eines Besseren belehrt sein. Ich glaube, dass ich, was in der Diskussion bisher nicht stattfindet, ich glaube, dass sich das Leseverhalten ändern wird, wenn der Anteil elektronischer Bücher zunimmt, weil man ähnlich wie beim Fernsehen, wenn man 35 Kanäle hat, einfach versucht ist, mehr zu switchen. Und wenn man ein 500-Seiten-Buch mit hat in den Urlaub, dann liest man das, auch wenn es mal ein bisschen langweiliger wird. Wenn man 10.000 Bände auf seinem E-Reader hat, glaube ich, ist die Versuchung, dass man einfach nachts 5 Seiten sagt, ach, dann lese ich doch was anderes, größer. Ich bin gespannt. Für mich selber ist es völlig unvorstellbar. Ich habe leider ein leicht pathologisches Verhältnis zu Büchern, zum Leidwesen meiner Frau. Also ich kaufe alte Bücher, ich kaufe neue Bücher. Wahrscheinlich liegen auf meinem Nachttisch mehr als in manchem österreichischen Durchschnittshaushalt Bücher vorhanden sind. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe vorher gesagt, ich nutze das, wenn ich jetzt zum Beispiel den Friedel, also ich würde den nie lesen elektronisch, aber so ein E-Buch hat ja auch andere Werte. Abgesehen vom Lesen kann man sehr gut darauf recherchieren, man kann damit arbeiten. Mir persönlich ist das Papier einfach lieber. Außerdem riecht es und vergilbt und man sieht auch Spuren dran. Also ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Es gibt so Bücher und es wird wahrscheinlich jedem Leser so gehen, die haben ja auch eine biografische Bedeutung. Und ich weiß nicht, ob ich, also wenn ich mein Buch, mein Exemplar von 100 Jahre Einsamkeit in die Hand nehme zum Beispiel, dann weiß ich halt noch, wo ich es gelesen habe, wann ich es gelesen habe, wie ich es gelesen habe, sehe die Kaffee- und Schokoladenflecken drin von einem Urlaub. Das kann mir der E-Reader auch nicht bieten. Könntest du dir vorstellen, dass es sozusagen eine Entwicklung hin zu den bibliophilen Ausgaben gibt, während die Taschenbücher und, wie du sagst, die hunderten Krimis, also das schnelle Buch für zwischendurch, zum E-Reader und zu den elektronischen Medien wandern? Ich kann mir das sehr gut vorstellen und ich glaube natürlich, oder ich glaube auch, dass das eine Chance für das gute Buch ist. Also ich meine, auch die E-Reader werden immer besser. Aber was man nicht so ganz vergessen darf, ist, dass eine Buchseite ja eigentlich ein Kunstwerk ist und dass man da viele Jahrhunderte für gebraucht hat. Also ein gut gesetztes und ein gut gemachtes Buch hat auch sehr viel einfach mit dem Lesen zu tun. Ich kannte mal eine Herstellerin, die viele Jahre praktisch für alle Inhalte des Druckes bei Rowohlt zuständig war. Und die hat gesagt, es gibt keine langweiligen Bücher, es gibt nur schlecht gesetzte Bücher. Also ein Text, der gut gesetzt ist, liest sich bedeutend besser als ein schlecht gesetzter Text. Und wenn man auf seinem E-Reader, da kann man natürlich sich die Schrift einstellen, wie man will, aber man hat links und rechts auf dem Bildschirm einfach keinen Platz. Also da lebt nichts, sage ich mal. Und ein Buch, was schön gemacht ist, ist auch, glaube ich persönlich, hat auch Einfluss darauf, ob ich es gerne lese. Das soll jetzt überhaupt nichts gegen Texte sprechen. Also wenn man einen Text unbedingt lesen will, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ganze Romane in 6-Punkt-Schrift auf Zeitungen gedruckt und die sind auch gelesen worden. Aber es ist sicherlich die Chance für Verlage, den Leuten, die dann noch Bücher haben wollen, also ähnlich wie bei Schallplatten und Vinyl, auch wenn der Markt, glaube ich, kleiner ist als der von Büchern, einfach schöne Bücher, gut gemachte Bücher zu verkaufen. Und ich meine, jeder Ratgeber muss auch nicht auf Papier gedruckt sein. Hat diese zunehmend schwieriger werdende Situation der Buchhändler eigentlich zu einem verschärften Konkurrenzkampf geführt oder ist eher die Kollegialität vorherrschend? Also Buchhandel ist ja nicht Buchhandel und Buchhandelsmarkt ist nicht Buchhandelsmarkt. Ich kann nur sagen, was ich hier in Wien erlebe, und da gibt es, sage ich mal, die kleinen inhabergeführten Buchhandlungen, die ähnlich funktionieren wie wir. Das sind alles Menschen, die diesen Job auch machen, weil sie eine gehörige Position Idealismus haben und weil sie wissen, man kann davon leben, aber man kann da nicht mit reich werden. Und da ist es eher so, würde ich sagen, dass es eine sehr große Kollegialität gibt, weil man letztendlich ja auch in einem Viertel verankert ist und für ein Buch jetzt nicht unbedingt 4 Stadtteile durchquert werden, um seinen Buchhändler aufzusuchen. Das gibt es auch, aber ich glaube nicht, dass das Tagesgeschäft ist, von dem wir als Buchhändler leben. Dass es eine Polarisierung zwischen großen und kleinen Buchhandlungen gibt, die gibt es schon sehr lange. Die ist in Deutschland natürlich viel, viel verschärfter gewesen, als sie in Österreich je war. Also da gibt es einfach viel weniger kleine Buchhandlungen noch. Hat auch was mit den Strukturen der Städte und den Ballungszentren natürlich zu tun. Ich glaube, dass die größeren Buchhandlungen auch größere Probleme haben, weil das Plus, was sie über Jahre lang hatten, war einfach, sie haben große Fläche, damit haben sie große Auswahl. Es gab früher irgendwie, also in Deutschland war es Hugendubel und Thalia, aber man wusste ganz einfach, wenn man da hingeht, dann kriegt man das, was man will. Heutzutage kriegt man alles nur noch im Internet. Also ich glaube, dass die natürlich viel mehr Druck haben, weil es eben nicht mehr alles gibt. Also die auch im Gegenzug dazu ihre Sortimente schmälern. Bei uns, wir haben 60 Quadratmeter, wenn zu uns jemand reinkommt, dann ist ihm einfach klar, dass wir nicht alle Bücher haben. Dafür ist jemand da, der ihn bedient. Ob das bei den großen Buchhandlungen so ist, weiß ich nicht. Also was man hört und was einfach stattfindet, ist, dass die ihre Sortimente natürlich auch verkleinern. Und letztendlich, ich wage mal zu behaupten, dass es kleine Buchhandlungen in unserer Größe gibt, die, wenn man jetzt die Literatur anguckt zum Beispiel oder das Kinderbuch anguckt, eine nicht schlechtere Auswahl haben. Sie haben sicherlich weniger Exemplare pro Titel da. Sie haben vielleicht manche Sachen gar nicht da, aber letztendlich brauchen wir uns da nicht verstecken. Wiener Buchhändler und Buchhändlerinnen sind in der glücklichen Situation, dass das Morava-Zentrallager sich am Stadtgebiet befindet. Damit können sie, wenn sie geschickt sind, immerhin schneller sein als Amazon. Ja, also es ist sicherlich jetzt im Vergleich zu Deutschland, das würde dann sehr tief in die Branche reinführen. Also der große Vorteil der österreichischen Buchhändler ist, dass es gibt drei große Auslieferungen deutscher Verlage in Österreich. Das hat was zu tun, dass es früher mal die Europäische Gemeinschaft zwar gab, aber Österreich nicht dazugehört hat und dass es relativ schwierig war, Bücher ins Nicht-EU-Ausland zu exportieren. Deshalb hatten eigentlich alle namhaften großen deutschen Verlage eine extra Auslieferung hier in Wien. Die meisten Verlage haben das immer noch. Und das heißt für uns, dass wir einen Großteil unserer Bücher deutscher Verlage eben nicht in Deutschland bestellen, sondern hier in Wien. Das ist nicht nur die Firma Morava, sondern da gibt es noch eine Firma Hein und es gibt noch das Österreichische Buchzentrum. Medienlogistik heißt das jetzt. Und das heißt, dass wenn zu uns ein Kunde kommt, wir in vielen, vielen Fällen das Buch am nächsten Tag haben. Er müsste dann eventuell noch zu uns in die Buchhandlung kommen, es dort abholen. Aber wenn ich mir den Postboten anschaue oder mit ihm spreche, dann werden auch die meisten Amazon-Paketchen auf der Post abgeholt oder beim Nachbarn. Also es ist ja nicht so, dass die Leute alle zu Hause sitzen, um Amazon-Packerl in Empfang zu nehmen. Und die Öffnungszeiten von Buchhandlungen sind auch nicht schlechter als die von der Post. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Oliver Hartlieb. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 10. April 2014, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.